Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über X-Men Days of Future Past. Tage der Zukunft Vergangenheit. Vergangenheit, ja. Tage der Zukunft Vergangenheit ist schon bescheuert. Erinnert euch noch, ich habe den, keine Ahnung, ich glaube Fernsehen oder so zum ersten Mal gesehen. Das ich habe ihn im Kino damals gesehen. Nein, stimmt, Markus und ich, wir haben den beide geguckt. Ich dachte schon, dass wir den im Kino geguckt haben. Nee, auf Blu-ray haben wir den gesehen. Echt? Auf Blu-ray damals, ja, das war ein seltsamer Tag, ich erinnere mich. Das war mit deiner Ex zusammen, haben wir den damals geguckt, auf Blu-ray, bei denen zu Hause. Okay, erinnere ich mich schon nicht mehr dran. Es ist viel zu lang her. Auf jeden Fall haben wir den damals gesehen gehabt. Regie führte Bryan Singer. Wie gesagt, Bryan Singer ist ja auch hat er die ersten X-Men-Filme gemacht. Ja, für die ersten X-Men-Filme, richtig. Dafür ist er ja bekannt gewesen. Und mit dabei sind die aus den vorherigen Filmen. Eigentlich sind alle da, Eigentlich. Eigentlich sind alle da, richtig. Neu dabei ist Dinklage, Peter Dinklage. Als Bolivar Trask ist dabei. Der ist zum ersten Mal vorgekommen 1965 in X-Men Nummer 14. Das ist der Erfinder der Sentinels gewesen. Das ist er auch in den Comics. Die aber wirklich gruselig gemacht wurden, muss ich sagen, im Film. Hat er gut gemacht, ja. Das Witzige ist, er ist ja nicht in den Comics ist er ja gar kein kleinwüchsiger Mensch. Kleinwüchsiger Mensch, richtig, der ist ja ein ganz normaler Typ. Aber es ist halt Peter Dinklage, der hat eine coole Ausstrahlung, der macht das ganz gut. Ja, eigentlich total verschwendet in der Rolle dafür, dass er eigentlich so ein guter Schauspieler ist. Irgendwie schon, ja. Lucas Till als Havoc ist dabei, der ist in Walk the Line und Spider-Daddy. Dann haben wir Bobo Stewart als Wrath. Der war ein Pitfighter, Eclipse bis zum Morgenbrot. Oder Abendbrot. Und bis ans Ende der Nacht. Der ist eigentlich aus New Mutants Nummer 16, 1984. Das Ganze basiert auf den selbst, also auf dem gleichnamigen Comic. Ist aber alles natürlich ein bisschen abgewandelt, ist ja klar. Wir haben noch Evan Peters, der ist aus Monk, Dr. House und Criminal Minds. Und der spielt den guten Quicksilver. Und der Quicksilver hat er gespielt, ja. Ja, absolut großartig. Ist zum ersten Mal vorgekommen in X-Men 4 1964. Wir starten mit der Zukunft. Der Zukunft. Es erinnert so ein bisschen an Terminator 2. Aber hallo. Alles ist scheiße. Wir werden von Robotern gejagt. Aber du hast endlich mal Iceman, der auch auf seine Eisrutsche durch die Gegend zischt. Ja. Ja, und wir haben da vorher ein PlayStation 3 Animationslogo, finde ich sehr schön. Sehr gut. Wir sind in Moskau und Colossus, Iceman, Bishop, Blink, Kitty, Sunspot und Roth oder Warp werden von Sentinels angegriffen. Das Coole ist, anscheinend kann Kitty Prime Leute per Gedanken in der Zukunft und oder Vergangenheit warnen. Und sozusagen so mit der Geschichte, die Geschichte ändern, was ich ganz nett finde. Ist auch sehr cool, dass die ganzen Helden am Anfang erstmal getötet werden, fand ich sehr, sehr cool. Da siehst du erst, wie unglaublich unaufhaltsam diese Sentinels sind. Ja, weil die sofort adaptieren, aber sofort. Richtig. Das sind effizient gebaute Maschinen. Richtig, die wurden ja auch dazu gebaut, um Mutanten zu jagen. Nur das Ganze ging natürlich wie immer schief. Oh, hi, Captain X. Ich meine natürlich Captain Picard, sorry. Storm, Wolverine und Eric. Storm finde ich super in dem Film. Sagt kein Wort, finde ich klasse. Sagt kein Wort, stirbt, finde ich super. Absolut großartig. Ich finde auch, das ist die beste Perücke, die Halle Berry aufhatte in der Zeit, als Storm gespielt hat. Absolut sehr, sehr schön. Möchte dir noch deinen Gag direkt vorwegnehmen. Du siehst, dass es die Zukunft ist, weil Wolverine eine graue Haarsträhne hat. Richtig, ja, du siehst, dass es in der Zukunft ist. Wolverine hat graue Haarsträhne links und rechts. Sehr schön. Also, wie gesagt, Kitty schickt eine Nachricht über das Bewusstsein, um andere zu warnen. Ist cool. Außerdem mit Backstory, was genau passiert ist und wie genau das funktioniert. Und jetzt sagen sie, wir müssen jetzt jemanden zurückschicken. Aber keine Angst, wir haben Logan geht back in time. Aber nur sein Verstand geht zurück, ja? Ja, in seinen eigenen Aber nur sein Körper, Verstand ja. geht zurück, ja. Richtig, in seinen Bonverine-Körper. Weil er hat ja seine Krallen noch nicht, sondern er hat ja seine Der hat noch seine Knochenkrallen, richtig, ja. Ja. Aber man merkt doch, dass er jünger ist. Szene ja auftaucht, ne? Das ist wieder so klischeehaft Fanservice. Ja, ja. Und man merkt übrigens, dass er jung ist, wie gesagt, weil er keine grauen Strähnen mehr hat. Ja. Und ganz wichtig, Hugh Jackmans Ass-Out-Routine. Jesus Christ. Holy fuck. Aber nur bevor, weil das ja später noch wichtig ist. Er muss sich ja auch konzentrieren. Er darf in keinster Weise in dieser Vergangenheit seine mentale Stabilität verlieren. Das wird ja später noch wichtig. Mhm. Das wird ihm ja gesagt. So, jetzt gern weiter, Stefan. Richtig. Nee, ich mag, wie wirklich die Kamera da auch wirklich eine halbe Minute auf seinen Ass bleibt. Ja, ja, es ist halt, also der kann mit dem Arsch kann der mehr aus einer Nüsse knacken. Jesus Christ. Also, aber generell wieder seine komplette Workout-Routine. Was ist da? Das ist Wahnsinn. Wenn du dir überlegst, im ersten Hitman-Film, im ersten X-Men-Film, wenn du ihn dir da anguckst, ne, ist er halt fit. Ja, das habe ich damals schon gesagt, als wir den ersten besprochen haben, da war er einfach nur athletisch fit, gut trainiert. Ja, und jetzt ist er halt abartig trainiert einfach nur. Es kommt davon, wenn man keine Unterwäsche anzieht bei der Hose. Ach so. Ist euch das nicht aufgefallen? Wenn er von der Heizung einfach die Hose anzieht und vorher steht er nackt vorm Spiegel. Ja, genau. Stimmt. Da sehe ich auf einmal viel muskulöser aus, ich Fettsack. Hervorragend. Geil, finde ich auch, wie er sich rausredet. Das war nicht ich. Also, das war mein früheres Ich. Aber das war nicht ich. Ja. Das war nicht ich. Ich bin gerade erst hier angekommen. Also. Ja, genau. Der die Tochter des Mafia-Bosses gevögelt hat, was auch immer er da... Ja, ich habe sie aufgevögelt, aber das war nicht ich. Das war nicht das ich. Das war mein vergangenes Ich. Das war ein vergangenes Ich. Und wie geil wie er danach die Titties tanzen lässt. Ich weiß nicht, was das soll, aber er lässt einfach mal die Titties tanzen. Ja, weil das kann. Oh, hi Peter Dinklage. Wir haben wieder das Problem der Marvel-Filme ist auch hier wieder aufgegriffen. Der Böse im Anzug. Da ist es wieder. Er ist einfach nur der Böse im Anzug. Er ist ein Forscher, ein unverstandener Forscher. Er will doch nur Gutes. Ja, genau. Der einfach nur sagen will, hey, Mutanten leben unter uns, aber da will ihn noch niemand glauben. Hey, ich will doch nur eine unbesiegbare Kampfmaschine fürs Militär haben. Ja, genau. Und, warum will er das haben? Weil es unter anderem Mystique gibt. Mystique infiltriert ein Zelt mit Mutanten in Saigon. Dort sehen wir ein paar Bekannte wieder, unter anderem auch Toad. Taucht ganz kurz wieder auf. Mhm. Finde ich sehr lustig, dass die random da sind und dann einfach auch verschwinden, die wieder auftauchen. Die sind einfach nur für Nostalgiefaktor einfach da? Und das war's. Aber das ist es in dem Moment Sergeant Striker? Ich weiß es gerade gar nicht. In dem Moment ist es Sergeant Striker. Sergeant, ja. In dem Moment ist es noch Sergeant Striker, richtig. Das ist so ein bisschen, also du siehst halt, hey, ich bin jetzt Mystique, ich bin jetzt die perfekte Terroristin. Ich laufe jetzt durch die Gegend und befreie jetzt erstmal diese Mutanten. Warum? Damit sie frei sind. Okay? Helfen die dir später? Nö, das mache ich alles alleine. Das ist ein dummer Plan. Ja. Das ist ein ziemlich dummer Plan, um ehrlich zu sein. Aber gut. Aber was willst du anderes erwarten? Auf wen soll sie sich denn verlassen? Ja. Dann kommt Logan erstmal bei der noch nicht explodierten Schule an. Das ist ja die Vergangenheit, sie steht ja noch. Das Ist immer die Frage, welche Version der Schule steht gerade. Ja, stimmt, ja, genau. Oh, hi, Nicht-Beast. Make-up sieht ein bisschen besser aus als vorher. Nee, ich mag halt einfach so, du bist Beast. Nein, ich weiß nicht, wovon sie reden. Du bist aber ganz schön kräftig für so ein kleines Kerlchen. Und dann der Junkie, der die Treppe runterkommt. Prof. Er ist ein Junkie, aber es war so dieses ah, shit, wir machen eine Fortsetzung von den vorherigen Filmen. Aber da ist ja Charles noch gelaufen. Shit, wie machen wir das am besten? Wir punkten ihn voll mit Drogen. Dann kann er wieder laufen. Was? Okay. Es ergibt keinen Sinn, dass er. Ja, ich habe ein Mittel gegen Querschnittsgelähmung erfunden. Die gebe ich aber nur dem Professor. Ja, dafür verlierst damit, du ja deine Mutantenkräfte. Also brauchst du erstmal also, Mutantenkräfte. Also irgendwie wird ja impliziert, dass er einfach nur seine Fähigkeiten unterdrückt und dann deshalb wieder laufen kann. Was ist so bescheuert. Das wird nie gesagt nicht. Oder ich habe es verpasst, aber es wird immer ausgedrückt, weil er seine Fähigkeiten nicht nutzen kann, kann er laufen. Ja, genau, halt aber nur wenn er sie durch dieses Medikament erdrückt. Es ergibt so keinen Sinn. Er redet sich die ganze Zeit selbst ein, ich bin nicht verletzt. Und deswegen kann er laufen. Ich habe euch letztes Mal gesagt, die Kräfte, die er hat, kommen nur von seinem Rollstuhl. Siehst du, nur wenn er sitzt, dann sind er Superkräfte. Was sind deine Kräfte? Ich setze mich hin. Wenn ich sitze, dann kann ich dir dein Brain waschen. Ja, genau. Oh, wir müssen Magneto befreien. Okay, wo ist er gerade? Ja, im Sicherheitsgefängnis. Warum? Er hat JFK ermordet. Und sich schnappen lassen? Was? Hä? Das ergab auch keinen Sinn. Es kommt ja hinterher raus, dass er ihn ja eigentlich beschützen wollte. Weil er auch unbekannt war. Und die haben ihn dann ja erwischt, als er die Kugel aufhalten wollte. Ja, wo ich mich dann gefragt habe, im vorherigen Teil war es der ultimative Motherfucker, der sich von nichts hat sagen lassen. Der ist auch am Ende des Films der ultimative Motherfucker. Ja, und da lässt er sich erwischen. Der ist auch mitten des Films auf einmal der Motherfucker. Ja, und da lässt er sich erwischen. So, hä? Wie? Was? Weil Plot. Ansonsten hätten sie einfach sagen müssen, okay, guck mal, wir fahren in die Magnetostraße 24, klingeln einfach bei ihm. Du hättest nicht diese coole Szene, wie er da aus dem Pentagon befreit werden muss. Leben in der Magnetostraße. Sehr gut, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, da kommt Wolverine mit, ich kenne da jemanden und holen die eben Evan Peters, heißt er doch, glaube ich, ne? Ein Charakter, dem Wolverine zumindest in den Filmen vorher nicht begegnet ist, meines Wissens nach. Ja, Ladies and Gentlemen, der beste Charakter im kompletten Film, Quicksilver. Aber vorher bricht Raven noch bei unserem Bösewicht im Anzug ein. Ja, als Trask. Ja. Genau. Ja, Raven bricht noch ganz kurz in dem Ding ein. Wobei ich sagen muss, das Make-up sieht viel, viel besser aus diesmal. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Generell habe ich das Gefühl, dass der Film extrem viel Budget bekommen hat. Ja, du merkst doch, dass Miss Langweilig Bock hat, die Rolle zu spielen. Da hat man sie anscheinend richtig bezahlt. Ja, sie kann ja Schauspieler, wenn sie möchte. Man muss nur das Portemonnaie weit genug aufmachen. Das glaube ich auch. Ja, das ist wirklich so bei ihr. Also, da hast du wirklich gemerkt, sie hat Bock als Raven. Die Rolle, also der Charakter gefällt ihr. Fand ich gut. Aber dann kommt der fantastische Einbruch ins Pentagon. Ja, warte erstmal. Erstmal kommen sie bei Quicksilver an. Ja. Das Gespräch mit Quicksilver ist so legendär. Die kommen da unten in den so Keller gut. Und er die ganze Zeit. Tschu, tschu, tschu. Wann hast du deine Kräfte entdeckt? Welche Kräfte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Tschu, tschu, tschu, tschu. Das ist aber ein Haufen Zeug. Egal, was du hier siehst, gefunden. Es würde dir keiner glauben. Ja. Ihr seid nicht von FBI. Hab ich gefunden. Weißt du das? Ich hab euer Kennzeichen angeschaut. Ich habe euer Kennzeichen angeschaut. Es ist halt, der Charakter ist so cool. Der ist halt. Das Problem ist auch, der Charakter ist halt komplett OP. Er ist komplett overpowered. Aber er ist nur schnell. Ja, aber er ist halt komplett overpowered in dem Ding. Ich finde super, wie sie ihn aus dem Pentagon holen. Erstens mal, das ist wohl die furchtbarste Präsentation von irgendwelchen Touristen im Pentagon, die ich je gesehen habe. Das ist so. Ja, das hier ist das Pentagon. Und zwei sind meine Leute, die ein Ding hier sind verschwunden, die gerade mit mir rumlaufen. Ja, ist okay. Vor allem die Leute, also die, wenn da reinkommen ins Pentagon als Touristen, die sind ja die unauffälligsten Touristen überhaupt gewesen. Ja. Den stand doch schon 5 Meter gegen den Wind geschrieben, wir haben irgendwas vor. Ja, vor allem die haben sich der bullige Wolverine. Der Beast, also Beast auch mit seinem Kamera-Deaktivierer. Gott, ich hab den Namen vergessen. Ja, eigentlich hätte das was sein sollen. Aber ich find's cool, wie sie Eric ausbrechen, vor allem wo Quicksilver die Hände vibrieren lässt, um das Glas zu sprengen, finde ich geil. Mega gut. Viel cooler finde ich die Szene danach, wo Magneto ihm ja dann sagt, ja, jetzt werden gleich so und so viel Wachen kommen und uns abknallen. Ja, darauf warte ich. Na, mein Lieblingssatz ist immer noch: You control metal? My mom didn't know a guy who could control metal. Und der Blick von ihm so. Ich mag auch, wie er so seinen Hals stabilisiert. Was machst du da? Ich versuche nur, Schleuderträume zu vermeiden. Nur, dass du einen Schleudertraum kriegst. Aber auch geil danach, wenn sie im Aufzug ankommen, das legt sich gleich wieder. Und der Typ hinten mit Panzertape hingeklebt. So gut. Ich finde es auch gut, wie Charles sagt, I'm not very good with violence. Und die Tür geht auf und das Erste, was er macht, ihm ins Gesicht hauen mit dem Magneto. Das fand ich so geil. Hey, Charles, puff. Ja, so gut. Ich bin nicht gut mit Gewalt. Charles, bam! Und dann kommt wie Charles so schlecht versucht, die Leute einfach dann. Oder kommt es erst später? Wo er seinen schlechtesten Auftritt als Schauspieler hat. Es kann sein, dass er später kommt. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die fantastische, ja, glorreiche Quicksilver-Szene. Die eigentlich, das ist die beste Szene im Film. Ah, sie doch, dann kam es so da geil davor, dass es, wo, bevor Logan quasi die Wachen niederknüppelt. Davor kam es, wo Charles ja versucht, sich rauszureden. Achso, habe ich mir aufgeschrieben, das ist wie D&D spielen und du würfelst eine Eins nach der anderen. Ja, und Wolverine hat Gott sei Dank die 20 gewürfelt und schlägt sie alle K.O. Ja. Na ja, genau. Aber ich finde halt diese Szene mit Quicksilver so geil in diesem Ding, wo er durch die Gegend rennt und die ganzen Leute sich gegenseitig. Ja, ich mag halt, wie er alles vorbereitet. So cool. In Ruhe noch die Soße probiert. Ja. Und dann geht die Zeit wieder los und die Kugel läuft zur vor allem, Seite sie macht. Läuft ja immer weiter. Du siehst ja immer, wie sich das alles millimeterweise bewegt. Ja. Es so erinnerte mich an dieses geniale Spiel Superhot. Ja, so, da machst so du ja ähnlich das war das, ja. Ja, du bist ja dann genauso schnell. Also du bewegst dich nur, also wenn du dich bewegst, bewegt sich die Welt mit ja, dir. Ja, aber was einer klar sein muss, ist, dass Quicksilver die Welt mehr oder weniger immer so sieht, wenn er sich bewegt. Ja, das ist ja das Krasse. Oh, es ist so cool gemacht. Ah. Tja, bye Quicksilver, wir lassen dich hier, weil der Film sonst in 5 Minuten vorbei wäre. Ja, außerdem, ansonsten würde man ja alles andere später immer aufhalten können. Ja. Ja, es ist halt, also wenn der mitgekommen wäre, der Film wäre in 5 Minuten vorbei gewesen. Ja, der, weil er ich jeden hätte so Raven eingepackt, zack, fertig. Ja. Das ganze Drama wäre erledigt gewesen. Kannst du Raven kurz einpacken und herbringen? Ja, klar, cool. Kannst du den Kleinen kurz einpacken und herbringen? Ja, cool. Ja, Vorrang. Film vorbei dann. Deswegen lassen sie ihn zu Hause, weil. Wo man sich auch die Frage stellen kann, wo er in der Zukunft ist. Das ist, ja, irgendwie schon. Das ist eine gute Frage. Er wird nicht gesehen in der Zukunft. Nee, es wird vielleicht ein Dauerrennen. Ist ganz einfach. Es wird impliziert, dass er einfach schon tot ist. Fertig. Ja. Das könnte sein, ja. Ich glaube, in den Comics hat er sich sogar geopfert, damit die Sentinels sich nicht adaptieren können an ihn, weil sie sonst zu schnell wären. Macht ja auch Sinn. Soweit ich noch weiß, ist lang her. Mal kurz erwähnen, dass die Sentinels das deshalb können, weil weshalb sie ja Raven aufhalten müssen, weil Trask ja ihre DNA nimmt, um halt, damit die Sentinels sich überhaupt adaptieren können. Richtig, weil Raven sich ja in alles und jeden verwandeln kann, auch mit den Kräften. Auch wenn die Kräfte nicht genauso ausgeprägt sind, aber sie kann sich halt in die Leute verwandeln. Ja. In alles und jeden. Ja. Und dadurch wurde sie halt gefangen genommen, auseinandergenommen und dann halt in die, per DNA in diese Roboter eingespeist und so weiter. Aber es führt mich nachher einfach immer noch zu einer Logiklücke. Aber erst nachher. Die und kommt deshalb müsste halt Raven aufhalten, damit Trask halt nicht an sie rankommt. Richtig. Jetzt kommen wir aber direkt zu der Logiklücke. Als sie sich nämlich im Flugzeug unterhalten, sagte ich, Charles, du erinnerst dich falsch, weil Eric hat die Raven nicht weggenommen, du hast sie gehen lassen. Du erinnerst dich an den letzten Film falsch. Weil falls wir er uns hat erinnern, ja, er hat ja zu ihr gesagt, du willst doch mit ihm gehen. Ja, genau, du willst doch mit ihm mitgehen. Aber du sollst doch meine Gedanken nicht lesen. Ach, das habe ich schon immer getan. Und dann geht sie mit ihm mit. Und hier behauptet er, du hast die Raven weggenommen. Nee, Charles. Falsch, du drogensüchtiger mein Lieblingssatz von Magneto, und dem Moment, wie er sich zurücklehnt, ich habe sie nicht manipuliert, ich besitze diese Fähigkeit nicht. Nein, überhaupt nicht. Er hat Nein, sie aber direkt im Sinne von, dass er sie gebrainwashed hat. Er ist zwar rhetorisch sehr stark, ja, genau, aber richtig. Ja. Er kann nicht wie Charles halt den Geist manipulieren. Das kann er ja gar nicht. Darauf ist, er ist ein Rhetoriker und er ist sehr charmant. Das, ja, der, und das er hat halt sein Charisma voll gelevelt. Sehr richtig. Und richtig, wo wir eben bei Dungeons & Dragons waren. Und ja, machen wir doch schon die ganze Zeit. Charles ist halt ein Paladin, aber der ist halt gerade, der hat gerade seinen Oath gebrochen und deshalb hat er seine Fähigkeiten nicht. Und ja, der muss ja erstmal sich wieder beweisen, damit er seine Kräfte von seinem einfach wieder zurückbekommt. Er muss 200 Gold zahlen. Ja, genau. Muss er gerade sammeln. Auf jeden Fall ist es ja dieses. Du hast sie manipuliert. Das ist so. Ich kann Leute nicht manipulieren, Charles. Das sind nicht meine Fähigkeiten. Womit er ja impliziert, genau, dass Charles das ja theoretisch kann. Was ja auch und da richtig wir, ist. Und da wir uns gefragt haben, alle, was ist mit den anderen Mutanten aus dem letzten Film passiert? Ja, kein Problem. Angel, Azrael, Emma Frost, Banshee sind tot, weil Skript. Ja. Easy. Einfach in einem Nebensatz abgefrühstückt. Weil Skript. Ja. Ist ja viel einfacher, als sie jetzt auch noch auftauchen zu lassen, dann sind wir wieder beim Thema, ist in 5 Minuten erledigt. Und da kommt natürlich noch der Spruch von Magneto, wo Wolverine jetzt so ein bisschen die Zähne zeigt quasi und dann so, ja, stell dir vor, deine Krallen wären aus Metall. Geil fand ich aber, wie Fassbender das so unfassbar gespielt hat, einfach nur in diesem Flugzeug, wo fast das Flugzeug zerquetscht hätte, fand ich geil. Ja, du kannst sagen, was du willst, Michael Fassbender, egal was ist, er ist der beste Schauspieler im Film. Er stiehlt den Leuten komplett die Szenen jedes Mal. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, er hat Charisma auf 20 gelevelt. Ja, und ja, ohne Witz, auch im Bahnleben. Es ist irre, das ist halt, keine Ahnung, das war ja auch war es im vorigen Film, wo er ja in Argentinien die Nazis gejagt hat. Wo er dann ja auch dabei, die deutschen Schauspieler, die da sind, sind ja keine schlechten Schauspieler. Trotzdem hat er die komplette Gravitas des Raums. Das war auch in den Glorious Bastards so. Ja, ja, das ist absoluter Wahnsinn. Das ist halt so, der Typ ist einfach großartig. Ohne ihn hätte der Film nicht halb so gut funktioniert. Das stimmt allerdings, ja. Oder natürlich Raven macht Paris unsicher. Ja, genau. Raven macht Paris unsicher. Eine gute Transition von normal auf blau. Die Effekte werden auch immer besser. Ich fand das immer gut. Eric wollte JFK retten, weil er Mutant war. Lol. Er war einer von uns. Was? Raven wurde von Eric so stark indoktriniert, dass sie zur perfekten Terroristin wurde. Sie zeigt keine Reue. Sie war einfach nur so zu ihrem Ziel und sie macht das Ziel. Das ist halt ihr einziger Grund. Aber es macht's halt gut. Sie ist halt perfekt. Kommt da die Szene, wo sie in der Bar den Offizier sich krallt? Ja. Yep. Und sich danach als er ausgibt. Der geilste Strip ever. Sie zieh dich aus, Baby. Oh ja. Und dann zieht sie den Mantel aus und wird aber sofort blau und er so, was? Was ist, findest du mich so nicht sexy? Weißt du, wenn es daheim nicht klappt, versucht sie, denkt der Child beim Feind, sagt so, die wollen mich nicht finanzieren, aber vielleicht wollen ja unsere Feinde mich finanzieren. Er sucht ja eigentlich spielt er, deswegen ist er ja so verschwendet, weil er spielt der Böse im Anzug, der einfach nur seine Finanzen krändelt die ganze Zeit. Das ist alles, was er will, er will nur finanziert aber werden. Mehr braucht er ja auch nicht. Er braucht nur Geld, dass er diese ersten Maschinen bauen kann. Ja, er hatte schon Prototypen fertig da stehen. Er braucht ja streng genommen einfach nur die Erlaubnis von irgendjemandem, sie mal vorführen zu können. Natürlich super, wie sie sich dann einschleicht und dann, oh nein, eine blaue Frau, was sollen wir denn tun? Ja, vor allem, da kommt ja noch da, wo er sein Miniaturgerät vorstellt. Das wird jetzt natürlich nicht anschlagen. Wiu, wiu, wiu. Oh nein, es schlägt an. Es dann, oh nein, eine blaue Frau. Nein, eine blaue Frau, was sollen wir nur tun? Hilfe! Ja, bevor sie jetzt. Und sie bekommen Hilfe. Bevor sie ihr Ziel erreicht, kommen die anderen reingeplatzt. Genau, sie bekommen Hilfe. Charles und Gang to the Rescue. Und dann kommt natürlich genau der Punkt, warum ich es vorher erwähnt habe, als Logan in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde. Wen sieht Logan? Um im wichtigsten Moment ausgenockt zu werden. Striker. Striker, ja, das ist ja das, und dann kriegst du Nervenzusammenbruch. Das ist mein absoluter, das ist so das, was ich die ganze Zeit gedacht habe und immer, weil in dem Moment, wo Wolverine halt gerade mental nicht da ist, bricht ja komplett die Hölle los. Richtig. Ja. Weil, aber selbst Charles dann, und da kommt auch die Logiklücke, die ich vorher meinte, die brauchen Ravens DNA. Gott verdammt nochmal, Eric. Wieso willst du sie erschießen und ihre gesamte DNA auf dem Tisch verteilen? Ja, das war so auch so meine Logik. So, what? Sie brauchen deine DNA. Ich werde dein Gehirn jetzt mal auf diesen Tisch verteilen. Weißt du, warum sie auf sie geschossen haben? Hä? Weil es cool aussah, wie Eric die Kugel nach ihr hat. Ja, weil er halt neidisch auf James McAvoy war und auch Wanted spielen wollte. Und, ja, genau. Und, geiler Grund. Ja, das, nice. Das ist halt so lustig. Und dann ist ja dann auch ist halt Magneto dann, dann ist Eric geflüchtet, ja, weil er mit Charles natürlich nicht mehr zurechtkommt. Und dann kommt. Aber zwischendrin, kurz noch vorher, wie geil war der Bullet Move von Magneto? Großartig. Der Bullet Move war mega. Was ich so diabolisch fand, war, als Eric Raven zurückzieht mit der Kugel im Bein. Oh, ja, das. Aber. Naja, jetzt hat unser Möchtegern-Machtmogul alles, was er braucht. Ihr Blut ist überall auf der Straße verteilt. Sehr schön fand ich auch Beast gegen Eric. Fand ich auch cool. Das ist auch ein Traum, Alter. Ja, aber da hat Magneto trotzdem ein bisschen zu schnell gewonnen, wenn du mich fragst. Ja, schon, weil Eric, weil Beast ist eigentlich mega stark und könnte ihn einfach locker. Ihr kannst mir doch nicht erzählen, dass die paar Metalldrähte ihn da aufhalten. Anscheinend schon. Sind halt, das ist so, kennst du noch diese Slinkies? Wenn du die irgendwie Treppe runter wirst, wenn da ein Knick drin ist, alles vorbei. Ein Knick ist alles vorbei. Ja, und halt, dann ist Wolverine, ist der Wolverine aus der Zukunft kurz komplett weg. Ja, das, dann ist Wolverine wieder der Wolverine aus der Zukunft. Wo bin ich? Hä? Wer bist du? Und da muss er natürlich in der Zukunft die Kleine natürlich schwer verletzen. Anders geht's nicht. Die Kitty, ist glaube ich Kitty hier, war, ne? Ja. Ja, Kitty Pryde, Elliot Page als Ellen Page. Was halt interessant ist, dass es noch eine alternative Version gibt von Filmen, weil in dem Moment, wo wo er sie verletzt, taucht nämlich aus dem Schatten heraus auf einmal Rogue auf. Ja, der Rogue Cut. Ja, und übernimmt eben für die verletzte Kitty. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es den gibt, weil wollten sie damit Rogue irgendwie wieder nutzvoll machen? Ich weiß auch nicht, warum es diesen Cut gibt. Auf jeden Fall gibt es nochmal alle Szenen, wo die Kleine verletzt ist, wo Rogue da ist. Ja. Warum auch immer. Rogue ist ein nutzloser Charakter, das wissen wir doch alle. Zumindest in dem Filmuniversum. In dem Filmuniversum war sie irgendwie, sie war nur da und hat immer nur. Sie ist nie genutzt worden. Nee. Da muss man sich die alte Zeichentrickserie angucken. Das stimmt, ja. Die auf Disney Plus das übrigens halt so immer noch nur auf Englisch ist. Oh, ehrlich? Ja, ja. Okay. Die setzen übrigens so einiges unbewusst in Bewegung. Zum Beispiel, dass jetzt hat hier. Traskas jetzt Beweise, dass es Mutanten gibt. Das heißt, er kann jetzt sein Funding sichern und so weiter. Das spielt alles perfekt in die Hände von ihm. Ja, aber dieses Wolverine ist quasi fünf Minuten nicht da und schon geht alles schief. Schon komplettes Chaos. Siehst du mal, da funktioniert. Merkst du mal, ohne Wolverine funktionieren die X-Men nicht, siehst du? Ja, und deswegen müssen in jedem Film dabei sein. Sie lassen natürlich den Obermufti auch wieder entkommen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ich habe jetzt gesehen, was ich haben will. Okay, jetzt gehe ich weg, weil jetzt weiß ich, was ich brauche, um meine Sentinels zu vervollständigen. Und Striker lassen wir auch gehen, nachdem Wolverine ihm erstmal die Krallen gezeigt hat. Ja, das war so auch so. Okay, dadurch hat Striker erfahren, wer du bist. Aber wir haben doch festgestellt in dem anderen Film, dass ihr Freunde seid. Ich habe alles ist verwirrend. Zukunft ist vergangen. Und wie geil ist das? Ja, streng genommen sind die beiden sich ja erst später begegnet. Ja, yeah, viel ist später. Ja, durch Zukunft ist Vergangenheit haben sie sich nur da schon gesehen. Ja. Aber eigentlich rekrutiert er dann ja Jahre später. Wie geil ist das, was danach in den Nachrichten gezeigt wird? Weil da siehst du wieder, warum Eric auf sie geschossen hat. Des Plots wegen. Weil in den Nachrichten wird ja gezeigt, wie sie das Blut alles abschaben und kommt doch zwischendrin noch der eine beim Präsidenten und sagt, guck mal, wenn du vor denen geschützt sein willst, ich habe da ein paar Maschinen im Angebot. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Nur wegen dem Plot, wenn du wirklich willst, dass sie nicht von Nutzen für den anderen ist, ja, eliminier sie, löse sie in Salzsäure auf oder sonst irgendwas. Aber vielleicht könnt ihr dann ein bald auftauchendes Plothole dann für mich schließen, weil... Jetzt such das mal... Ja, ich meine ja nur, also, Trust sagt in dem Moment, ich habe da welche vorbereitet, ich habe da schon, keine Ahnung, was hat er gesagt, 8 Stück, und die sind aber aus einem Polymer, die sind nicht aus Metall. Und trotzdem kann Eric die später kontrollieren. Und ich weiß nicht, weil warum. Weil er flüssiges Metall in sie reinlädt. Ja, und er studiert doch diese Schaltpläne, als er sich die Wunde am Hinterkopf zunäht. Der hat doch schon wieder Pläne, wie er die Sentinels für sich nutzen kann. Ja, trotzdem, aber wie steuert er die da? Ist ja auch egal, aber es ist halt so, irgendwie hat es für mich keinen Sinn gemacht. Also Eric plus Raven, I ship it. Die Chemie ist da. Ich finde super, wie sie sich auf dem, wo er sie sucht und dann auf dem Dings begegnen. Und dann kommt wie wenig, also du meinst, wo sie sich auf diesem Bahnhof oder was das ist? Ja. Da kommt dann, wie wenig er sie wirklich manipuliert. Eric ist der Ex-Freund, der seine Frau schlägt und beim nächsten Mal sagt, ich mach's fein nie wieder. Ja, nur mit schon, Worten. Ja. Nur mit Worten. Egal, was er sagt, es manipuliert sie. Ich will doch nur diesen einen Mann töten. Wir sind schon längst im Krieg. Ja, genau. Was möchtest du zu essen? Dumplings oder Ramen? Wir sind schon längst im Krieg, was? Wieso? Ich habe doch gar nichts gesagt. Wir müssen zurückschlagen. Nein, ich will doch nur den... Nein, du tötest nicht diesen einen Mann. Wir sind im Krieg. Richtig. Aber wisst ihr, der Böse im Anzug ist wie immer der Böse im Anzug. Es ist ganz wichtig, dass das hier nochmal unterstrichen ist. Der Böse ist im Anzug, ja. Charles lehnt sein Walking Fluid ab. Das heißt, Charles ist wieder... der hat seinen Oath wieder hergestellt. Er hat seine 200 Gold gezahlt und sitzt wieder im Rollstuhl. Yes. Er hat endlich sein Mount. Ja, genau. Und reaktiviert erstmal die Spannerkammer. Sehr schön. Deshalb, die Quest war notwendig, damit er seinen Mount zurückbekommt. Ja, damit er seinen Mount zurückkriegt, richtig. Dann schaut er in Logans Kopf, schaut in die Zukunft und hat eine Unterhaltung mit sich selbst. Ja, der Einzige, dem er vertrauen kann. Aber darf ich mal kurz anmerken, wie großartig ist es, Sir Patrick Stewart mit James McAvoy spielen zu sehen? Das war sehr cool, ja, auf jeden Fall. Hier habe ich es auch geschrieben, Paladin überzeugt, auf Paladin die Seite zu wechseln. Hier habe ich sogar geschrieben. Ich mag auch, wie er sieht, dass dann eben auch Eric hinter ihm steht. Ja. Darf ich mal kurz anmerken, wie großartig die das gemacht haben? Ich meine, Sir Ian McKellen war in dem Moment ja auch schon älter. Aber sie haben es wirklich geschafft, ihn auch völlig fertig aussehen zu lassen mit dem Make-up. Du hast richtig gemerkt, der hat keine Kraft mehr von dem ganzen Kämpfen. Ich glaube, sie haben ihn einfach früh morgens geweckt und gesagt, komm auf Set. Okay. Die Nacht bis 4.59 Uhr durchgezecht und um 5.05 Uhr aufgestanden. Ja, genau. Durchgesoffen und danach, let's go. Nein, aber wie gesagt, das finde ich großartig, weil so fertig sieht Sir Ian bis heute nicht aus. Ja. Und nee, so fertig sah Eric nie aus, aber du merkst halt wirklich, er hat keine Lust mehr zu kämpfen. Der Krieg hat ihn halt alle Kraft gekostet. Du merkst das, wo er dann auch bei den Kämpfen dann die Tür zumacht mit seinen Kräften und er dann wirklich völlig am Ende ist mit blutunterlaufenden Augen. Wir müssen uns beeilen. Ja. Hier ist es Magneto für die Züge mit den Sentinels. Da ist deine Logiklücke geschlossen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Er zieht doch Stahldrähte ein. Ja, genau, richtig. Stahldrähte also lässt die Züge überfällt. In die Sentinels ein. Ja. Ah, dann habe ich das irgendwie nicht als das wahrgenommen. Ah. Ja. Charles versucht, Raven zu überzeugen, heimzukommen. Um im Hintergrund läuft eine Star Trek-Folge. Wisst ihr welche? Oh Gott, nein. Markus, weißt du welche? Nicht? Ich habe nicht drauf geachtet. Tomorrow is yesterday. Das ist eine schöne Anspielung. Ach, scheiße. Ja. Also Zukunft ist morgen oder nee, Zukunft ist gestern oder irgendwie sowas. Die Zukunft ist gestern Folge ist das, die da im Hintergrund läuft. Fand ich sehr, sehr witzig. Da muss ich auch erst nachschlagen, welche Folge das ist. Nee, mir ist es gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ich fand das super. Magneto holt sich seinen Helm ab, weil er muss ja accessorizen, ist ganz wichtig. Ah, meanwhile in the future! Sie werden angegriffen und wurden gefunden von den Sentinels. Auch wieder cool, dass du wirklich siehst. Ich find's geil, dass du siehst, wie die Helden tatsächlich sterben. Auch sehr blutlos, aber sie sterben halt tatsächlich. Ja, aber trotzdem sterben cool. Die halt, wie gesagt, es ist halt PG-12, aber sie sterben dafür trotzdem teilweise echt brutal. Ja, stimmt. Aber auch nicht erwähnt im Vorspann, wo Iceman stirbt, wo ihm einfach sein Eiskörper kaputtgeschlagen wird. Heilige Scheiße. Oder der Kopf abgehauen wird oder sowas. Fand ich sehr cool. Wir haben den Reserve Wolverine Metalldetektor-Joke. Ich fand den eigentlich gut. Wo er durchläuft. Ach, Scheiße, läuft durch. Ach, stimmt, ich bin ja noch aus Knochen. Da war ja was. Erst geht das so ja, wo er danach hochguckt. Siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das ein Joke war. Echt nicht? Nee, ich habe mich gefragt, warum guckt Logan jetzt so? Ja, weil der Metalldetektor ihn nicht angeschlagen hat. Aber klar, ja, richtig. Er ist es ja gewohnt, dass er anschlägt. Ja, deshalb guckt weil er schon so genervt, Marine bevor ist. Er durchgehen muss. Ah, genau. Dann haben wir Magneto tut Aura Farm und holt sich erstmal ein Stadion. Ja. Weil ich so geil finde. Er läuft so random da rein. Das ist jetzt ja meins. Man muss das ja verstehen. Magneto fängt an, der Böse zu werden. Und der Böse kann nicht böse sein, ohne einen coolen Auftritt. Das ist das Interessante. Also wenn er der Gute ist, ist er komplett schwach. Aber sobald er in sein böses Ich gibt, ist er wieder super, super stark. Da schiebt er einfach mal ein Stadium von links nach rechts. Richtig. Nee, er fliegt und ja während, damit. Während er die Sentinels noch dabei hat. Also er ist im Prinzip unaufhaltbar. Und da würdest du mir sagen, er hat sich ergeben? Hä? Okay. Tja, damit wurde das Weiße Haus eingekreist. Miese Joke. Ah, letzter verzweifelter Zukunftsfight. Ich fand das sehr, sehr cool. Die wirklich alle nochmal ihr Letztes geben, um halt Logan zu beschützen. und wie du halt gesagt hast, wo halt wirklich Eric da gegen diese Leute kämpft und diese Tür zumacht und auch noch schwer getroffen wird. Ich fand das auch so cool gemacht. Das wird wirklich gesehen. Vor allem, du hast mal gesehen, wie Magneto mit anderen Mutanten zusammenkämpft, was ich cool fand. Und mit anderen Mutanten, die eigentlich gegen ihn waren, zusammenkämpft, was ich auch sehr, sehr nice fand. Ja, in dem Moment waren sie also eher alle gegen einen gemeinsamen Feind vereint. Richtig, ja. Und es wurde ja mehrfach gesagt, dass allein wegen den Sentinels ja das Kriegsbeil schon lange begraben wurde und dass sie das hinter sich gelassen haben. Ja. Eine der Logiklücken, die jetzt auch noch kommt, ist Eric räumt auf bei Wolverine. Wow! Boah, aber wie brutal, Alter. Dieses, ja, du denkst erst so, er hat endlich kein Metall in sich, endlich kann er mal gegen ihn kämpfen und dann jagt er diesen kompletten Stahlträger einfach durch seinen Körper durch. Und du denkst so, ja, aber nicht nur einfach irgendwie durch, sondern richtig so reingeschlängelt. Ja, und wie, aber auch wie Hugh Jackman das wieder macht, wie er diesen Schmerz spielt, ja. Denkst du sitzt das da nur, richtig, oh Scheiße, ah! Ja, das richtig Brutale ist ja, er schmeißt ihn ins Meer und Wolverine kann nicht ertrinken, er kann nicht sterben. Ja, weil er sich die ganze Zeit regeneriert. Seine Lungen füllen sich, seine Lungen füllen sich irgendwann einfach mit Wasser und er bleibt da liegen, er hat keine andere Wahl. Das ist übel. Das heißt, er ist am Dauerertrinken. Es ist so, so krass. Not gonna lie, Erics Ansprache, während alle übrigen X-Men getötet werden, ist mega cool. Und auch wieder auf die brutalste Art und Weise. Der Sterbeszene. Kolossus wird auseinandergerissen. Ich weiß nicht, wie sie heißt, der das Gesicht weggeschmolzen wird. Ja. Übel. Sterbeszene von einem Eric ist superb. Und dann kommt, kein Problem. Ist langweilig. Raven hat einen Moment der Klarheit und schießt Eric ins Genick. Und ich so, what the fuck? Eric wird dead. Oh, und schafft ihn es gerade so aufzuhalten. Mhm. Gibt sich als Präsident aus, um ihn zu beschützen. Ja, die Präsidentin, ja. Wo auch der Präsident guckt, okay. Ein Mutant, der versucht mich zu beschützen. Das ist ja interessant. Weil sie hat sich ja in den Präsidenten verwandelt und gesagt, hier, das ist, lass sie die Männer in Ruhe, aber es ist, er schießt halt mich. Und du siehst halt den echten Präsidenten da hinten. Was hat die gerade gesagt? Was hat die gerade gesagt? Ich will aber nicht erschossen werden. Und dann schießt sie ihm ins Genick, wo ich denke so, und damit hat er halt im Prinzip war halt ausgenockt. Ja. Nur so ein bisschen in die Hals, ganz Hals. Knapp, so ein Millimeter an der Halsschlagader vorbei. Dafür blutet sie mich zu wenig. Gut gezielt, Raven. Also im Prinzip, wenn Eric noch was sagen würde, im Film würde er noch was sagen, und echt würde das Ding. Paladin Charles, was macht das, was ein Paladin nun mal tut und rettet den Tag und damit die Zukunft. Eric und Raven gehen ihre Wege. Das heißt, Raven haut ab und ist halt dann verschwunden. Ja, und Eric fliegt weg. Und Eric fliegt weg. Ich mag auch, wie er wieder, so, wie er wieder so seine Hände so macht, so seine ganze Pose, wie er wegfliegt. Ja, fand ich auch so. Der hat so diese Bösewicht Dragon Ball Z-Pose. Ja, ja, großartig. Und fliegt damit weg. Absolut fantastisch. Und dann haben wir Logan, wie er in der Schule aufwacht. Beste, eine der besten Szenen. Einfach großartig. Ich würde erstmal wach und denke so, wo bin ich hier? Erstmal die grauen Schläfen sind das zurück, so, das heißt, wir sind zurück in der Zukunft. Aha. Das heißt, richtig, ja, habe ich auch geschrieben, ja, wir sind in der Zukunft. Man merkt, wir sind in der Zukunft, der hat wieder graue Schläfen. Und dann geht er die Tür raus, dann läuft ihn erstmal wieder hier Kelsey Grammer als Biest über den Weg. Na, Logan, hast du nicht eine Klasse zu unterrichten? Und dann kommt noch sein Abschiedsgeschenk für das, dass er die Welt gerettet hat. Jean Grey. Das Universum. Kann man erstmal kurz darüber reden, dass Logan nur die Treppe runtergeht und seine Arme nur aus Adern bestehen. Yes. Ja, weißt du, er läuft nur die Treppe runter und seine Arme nur Adern und. Ich bin ja so adrig. Ja, und dann sieht der Gene und dann will er hier halt über die Wange streichen und kommt Scott und so: Scott, es tut echt gut, dich zu sehen. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Und dann ist Rogue wieder da und dann sind alle wieder da. Bei mir, mein Problem mit der Szene, ich habe ein Problem mit der Szene. Die Szene wirkt zu perfekt. Es ist dieses, es wirkt zu traumhaft, dass es tatsächlich passiert sein soll. Aber was ich ein geiles Detail finde, ein absolut geniales Detail, Logan als Geschichtslehrer ist perfekt. Ja, weil er schon so lange lebt. Ein Typ, der ewig lebt als Geschichtslehrer, perfekt. Absolut. Ich hätte es lustig gefunden, wenn es jetzt wirklich Schluss gegeben hätte, dass er dann Kunstlehrer ist. Das wär auch witzig gewesen, ja. Aber ich fand es naja, so Geschichtslehrer macht natürlich viel mehr Sinn, aber es wäre so ein lustiger Zirkelschluss gewesen. Ja. Aber ich fand es cool, wie er da dran stand: Logan, du solltest deine Klasse unterrichten, du bist schließlich Geschichtslehrer. Und er so: Oh Mann, das ist so cool, dass er Geschichtslehrer ist. Ja, aber eigentlich ist es nur die Cue, damit er sagen kann: Ja, aber ich glaube, meine Geschichte unterscheidet sich stark von der, die sie kennen. Hat sich ein bisschen was geändert. Und dann, kommt diese komische... Und dann sagt er doch: Ja, ich alles nach, hier, was war es, 1979 oder so? Und irgendwie sowas. Und so: Ich habe auf diesen Tag gewartet, Logan, wir haben viel zu bereden. Und dann wird Logan in der Vergangenheit von Mystique gefunden, eine Szene, die ins Nichts führt. Von Stryker mit gelben Augen, ja. Von Stryker mit gelben Augen, der halt Mystique ist. Und man denkt so, sie bringt ihn halt in Sicherheit, mehr nichts. Weil es ist zu früh, dass Stryker ihn findet, weil er muss ihn ja später erstmal rekrutieren. Das macht ja so. Ja. Ja, eigentlich muss ja der Wolverine aus der Zeit muss ja irgendwie zu seinem Bruder eigentlich zurückgeschafft werden. Eigentlich schon, ja. Oder sein Bruder wurde auch nicht. Es ist alles verwirrend. Auf jeden Fall, wir bekommen eine Szene nach dem Abspann, und zwar der X-Men Apocalypse Tease. Auf den freuen wir uns schon sowas von. Ja, ich kann es gar nicht erwarten, den nochmal zu schauen. Welchen? Ich kann. X-Men Apocalypse. Ja, den gab es wirklich, Markus. Ich dachte, es war ein Fiebertraum. Leider nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich mich da erinnern kann, ist mir Oscar Isaac zum allerersten Mal bewusst geworden in dem Film. Auf jeden Fall, das war Zukunft ist Vergangenheit oder auch Days of Future Past. Ich finde bis heute, das ist einer der besten X-Men-Filme. Ich finde, das ist der beste X-Men-Film. Ist. Das ist nicht, für mich nicht. Für mich ist es nicht der beste X-Men-Film. Zu dem kommen wir später noch, aber es ist einer der besten in meinen Augen. Ich finde den absolut großartig, storytechnisch Acting. Auch wenn er ein paar Logiklücken hat, ist es trotzdem immer gut. Also du kannst dir wirklich anschauen. Der geht auch, glaube ich, 2,5 Stunden. Der fühlt sich nicht an wie 2,5 Stunden. Das ist das Schöne. Ich finde, für das, was er erzählen wollte, hat er die perfekte Länge. Ja, hat die perfekte Länge, hat das alles gut, wunderbar umgesetzt. Von mir kriegt der eine 8 von 10, auf jeden Fall. Wie schaut es bei euch aus? Für mich ist es eine glatte 10 von 10. Ich finde, es gibt kaum einen besseren X-Men-Film oder generell Comic-Buch-Film. Der macht einfach nur Spaß, den kannst du immer gucken. Das ist, und wie gesagt, der wird die 2,5 Stunden nicht langweilig. Und keiner der Schauspieler ist ein Griff ins Klo. Jeder macht seinen Job hervorragend. Das stimmt, ja. Also, ich weiß nicht, ich kann den Film nichts ankreiden, um ihn down zu graden. Das geht nicht. Cool. Das ist dein erster 10 von 10. Interessant. Nee, das Markus. Ist hier Endgame und Infinity War waren bei mir auch eine 10 von 10, glaube ich. Stimmt, ja. Markus, was sagst du? Ich tatsächlich habe mit viel Fantasie einen halben Punkt abgezogen. Bin bei einer 9,5 von 10. Und das auch nur, weil es mir zu oft war, dass sie des Plot wegen gewisse Logikbrüche in Kauf genommen haben. Ja, ja, deswegen ist er wir auch schießen ihr ins Bein, warum? Weil die ihr Blut brauchen. Okay, ja. Aber ansonsten, wie Jürgen gesagt hat, er macht nichts verkehrt. Du kannst ihn nach Jahren immer noch anschauen. Er ist gut gealtert, er macht Spaß. Und er hat für jeden was dabei. Richtig. Weil auch wenn Wolverine natürlich im Fokus ist, weil es nun mal Wolverine ist. Aber jeder hat seinen Auftritt. Ja, er tritt aber genau in dem Moment zurück, wo er zurücktreten muss. Wie die Szene im Flugzeug, da geht es halt um Eric und Charles. Er ist zwar da und sagt seine 2, 3 Sätze, aber er ist im Hintergrund. Und das ist genau und richtig. Hält die und du brauchst Wolverine, wie du gemerkt hast, für den Ende des Films brauchst du ihn nicht mal. Er wurde dann halt einfach ins Meer geschmissen. Ja, yeah. Ja. Das haben die anderen dann unter anderem aufgehört. Es ist im Prinzip war er der Funken, den man gebraucht hat, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Wie gesagt, großartiger Film, fantastischer Film. Einer der besten X-Men-Filme in meinen Augen. Der war absolut großartig. Kann man sich mal wieder anschauen. Und da würde ich sagen, ich danke euch, Freunde, dass ihr hier bei mir wart und mit mir über die Zukunft des Vergangenheit geredet habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und würde ich sagen, freut euch aufs nächste Mal, wenn wir reden über Deadpool 1. Captain Deadpool. Das wird super. Wir werden nur Zitate bringen, die ganze Zeit über. Das wird absolut großartig. Da freue ich mich schon drauf. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.